Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: Wenn ihr Su'aib folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein.